Hey, jetzt viel Spaß beim Podcast mit René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 40. Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist doch immer. Der Podcast mit René und Stefan. Und hier kommt der Mann, der bis eben noch in einer Telefonkonferenz mit der Kanzlerin war. Und ich muss lachen, weil ich auf den Monitor gucke. Und die macht irgendwelche Faxen. Hier ist der Mann, gar nichts, der eben noch mit der Kanzlerin telefoniert hat. Hier ist René, hallo. Hallo, ich grüße dich, Stefan. Das kannst du nicht machen. Du an den digitalen Empfangsgeräten bringst mich voll durcheinander. Heute am 27.08.2020. So sieht's aus. Und wir werden wieder über Dinge reden und deswegen haben wir einen Experten eingeladen. Hier ist der Experte der Dinge. Hallo Marc. Hallo, liebe Freunde. Hallöchen. Hallo Stefan, hallo René. Hallo, schön, liebe Freunde dabei auch da draußen. Ja, prima wieder dabei zu sein. Freut mich sehr. Ich finde es übrigens sehr bemerkenswert, dass Marc mich immer zuerst begrüßt. Also das finde ich gut. Ja, und ich habe gerade festgestellt, dass heute wohl Dienstkleidung angesagt war und ich wie beim letzten der Einzige Mal. Bin, der keine Dienstkleidung anhat. Ja. Aber wir haben ja einen Podcast, deswegen. Ja. Wir werden nochmal so ein Foto machen. Zur Erklärung, wir haben uns jeweils On-Air-T-Shirts gekauft bzw. verschenkt. Nein, du hast uns beschenkt, ja. Muss man sagen, genau. Ganz kurz, ich muss meine Begrüßung an dich nochmal korrigieren, Stefan, weil du ja da so offenbar sehr viel Wert drauf legst. Ja. Guten Morgen, Stefan. Guten Morgen. Ach so, ja, ich verstehe, warum du das sagst. Soeben erst Morpheus Armen entstiegen. Genau, er ist der Ausgeschlafene von uns. Das heißt, die einen haben schon den ganzen Tag hinter sich. Es ist nämlich 20.30 Uhr bei uns und der andere ist gerade aufgestanden. Ich sag mal so, er hat sich akribisch auf die Sendung vorbereitet. Genau. Ja. Ich hab's ja nur durch den Kopf gelassen. Ganz kurz, dann, weil ich merke schon, es kommen die Momente, für die wir etwas Neues vorbereitet haben. Und zwar haben wir uns gedacht, wir arbeiten mal mit Publikum. Mhm. Und weil wir uns kein richtiges leisten können, haben wir Fake-Publikum. Haben wir eine Lösung. Aber ich würde sagen, einfach mal für diese geniale Idee von mir einen Applaus. Ey, das funktioniert wunderbar. Ja sogar. Genial. Richtig. Ja, man muss dazu sagen, also es gibt Influencer, die kaufen sich die Follower und wir spielen halt Publikum ein. Ist doch auch gut. Ja, sowas wie Follower brauchen wir nicht. Richtig. Einfach mal, um hier die Stimmung so ein bisschen anzuheben, ne? Genau. Ja, Mitch, da sind wir ja schon mitten im Smalltalk, kann man ja da nur sagen, oder? Was für ein Beginn. Rasant, sportlich und unvorhergesehen, würde ich sagen. Wie gewohnt, wie immer. Ja, bestens wie immer. Vorbereitet. Und das trotz Plan. Na, mal gucken. Ne? Ja, wie geht's euch? Also, wie gesagt, ihr geht ja fleißig arbeiten. Ich habe Urlaub, das ist auch schön. Deshalb konnte ich es mir leisten, heute mich etwas anders auf die Sendung vorzubereiten. Und wir sind in der 40. Sendung. Das ist doch Wahnsinn, oder? Herzlichen Glückwunsch an der Stelle mal an euch beide. Marc wollte ja einen Kuchen backen. Ja, habe ich auch gemacht. Der hat auch wunderbar geschmeckt. Sehr gut. Und mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich meine, okay. Wenn ihr Kuchen wollt, dann müssen wir uns irgendwie mal treffen. Ja. Man muss dazu sagen, der Podcast ist immer noch jünger als wir. Ja, gerade so. Der Podcast ist jünger als wir. Oder wie ich zu Stefan immer sage, kannst du dich noch an die Zeit erinnern, als wir noch fast gleichaltrig waren? Ja, als wir beide noch Haare hatten. Mhm, ne? Damals. Nicht wahr? War's. Mein Goldlöckchen. Genau, ja. Ansonsten, ich würde sagen Applaus. Applaus. Bin ich hier in der Muppet-Show? Naja, wenn ich so auf meinen Monitor gucke, sieht es fast so aus, ja. Ja, die zwei alten Herren, ich sehe sie. Ganz genau. Waldorf und Stettler, die beiden alten Herren aus der Muppet-Show. Das hätte ich jetzt nicht mehr zusammengebracht. Ich hätte jetzt eben gedacht, du meinst die beiden Spubel und Hubinek. Nee, wie heißen die? Speibel und Hurwinek. Das sind die zwei Tschechen, ne? Diese. Also sind die tschechisch? Ich dachte, die wären ungarisch. Waren die ungarisch oder tschechisch? Puh. Das waren doch also zwei Figuren. Genau. Man muss dazu sagen, ja. Da, den Marc dazu fragen, ist die falsche Adresse. Ja. Doch nicht so ein Experte. Es waren zwei Puppen es war ein Puppenspieler, der beide Puppen gespielt hat, glaube ich. Ostblock, Spybel und Hufinek heißen die beiden. Ja, aus Tschechien. Und die beiden kommen, also Tschechoslowakei. Zwei berühmte Marionetten aus Tschechien, ja, richtig. Ich habe die Applaus geliebt. Applaus für Stefan, bitte. Sag mal, wie oft wird ja eigentlich Applaus eingespielt? In der nächsten Sendung machen wir statt Applaus Buhrufe, okay? Finde ich gut, finde ich gut. Das wäre eine interessante Sendung. Genau. Ne? Und das heißt schon mal, Marc ist auch dabei. Nein, Quatsch. Ja, also, ihr habt das schon. Quatsch, Marc ist doch nicht dabei. Nein. Das ist ein Quatsch. Ja. Übrigens, Marc, du bist zum zweiten Mal hintereinander dabei. Das hatten wir auch noch nicht. Verdammt. Premiere. Also, ganz ehrlich. Das habe ich nicht gewollt. Was weiß nicht, wie das passieren konnte. Ja. Ich würde sagen, an dieser Stelle, auch wenn wir es jetzt überstrapazieren, einfach mal einen Applaus für Marc. Genau. Hallo, liebe Hörer, seid ihr noch da? So, ich glaube, wir müssen jetzt mal ein bisschen das Tempo hier rausnehmen, ein bisschen Ruhe reinbringen. Piano. Jetzt, wo es gerade läuft. Vor allem ein bisschen Informationen einstreuen, dass man nach der Stunde, die wir hier miteinander verbringen zusammen, auch rausgeht und sagt, das war mal informativ. Ja, da habe ich mal wieder was gelernt. Deswegen würde ich sagen, zum 40. Jubiläum gibt es ja ein paar Fakten. Definitiv. Ja, ich mich. Und ich habe sie nicht auf dem Zettel, deswegen würde ich einfach mal den Sprechstab in die Runde werfen und einer von euch, der die Fakten hat, fängt ihn auf und versorgt uns mal mit hilfreichen Informationen. Ja, Stefan, sag mir doch mal, wie hat das eigentlich alles angefangen mit dem Podcast? Also erstmal, wann war die erste Sendung und wie seid ihr überhaupt darauf gekommen? Man muss ja irgendwann eine bewusste Entscheidung dafür treffen, das will ich auch mal ausprobieren. Wie war das bei euch? Also es war so, dass René mich bedrängt hat. Wir waren ja damals Kollegen. Kann ich mir vorstellen. Genau. Und René hatte immer den Plan, irgendwie einen Blog damals zusammen zu machen. Und zwar reden wir hier vom Jahr 2006, also es ist schon 14 Jahre her. 14 Jahre im Gottes Willen. Fünf. Aber den Podcast dazu, der dann den Blog sozusagen begleitet hat, den gab es erst ab August 2006. Also immerhin. Der ist jetzt 14 Jahre sozusagen alt. Und da haben wir auch über 100 Folgen gemacht. Ne? Die leider verloren gegangen sind, aber wir haben ja gesagt, wir haben sie. Und es gibt sie an einem geheimen Ort im Internet. Das hat aber nichts mit Geocachen zu tun. Also nicht so im direkten Sinn, indirekt schon. Genau, ne? Weil wir werden das Ganze auf einem USB-Stick spielen und den dann irgendwo im Grunewald vergraben. Also eben richtig. Auf dem Sprengplatz im Grunde. Um die Ausführungen von Stefan noch ein bisschen konkretisieren, genau. Also es war so gewesen, damals war, das ging ja rasant mit Blog und so und mein Gedanke war immer, man muss ja nicht jeden Scheiß mitmachen, aber den machen wir mit. Genau. Und dann kam das Thema Podcast und dann dachte ich, ja, man muss ja nicht jeden Scheiß mitmachen, aber den haben wir dann auch noch mitgenommen. Wobei man dazu sagen muss, also das war auch eine richtig geile Zeit, weil wir waren ja in der Kernzeit so 10 Blogger, also 10 Freunde, die wir größtenteils ziemlich oder sehr, sehr nah standen. Ne? Das waren teilweise Leute aus unserer Ausbildung, sonstige Freunde und dadurch war der Blog halt ziemlich themenreich und das war eigentlich, damit haben wir uns von vielen Blogs unterschieden, glaube ich. Ja, aber wir haben uns dann alle zerstritten, war sehr, sehr lustig. Genau, wie in so einer guten Serie. Ja. Und nein, da sind lustige Szenen vorgefallen und noch Sachen, die uns bis heute begleiten. Unabhängig davon, schöne Grüße an Peter übrigens, einen unserer Hörer, der das meiste Feedback abgibt. Aber vielleicht hören wir dazu noch später mehr. Genau, und der Peter war ja damals auch schon dabei. Ne? Ich habe übrigens die Idee, dass Peter der Zuhörersprecher wird. Zuschauervertreter. Ja, sehr gutes Wort. Unser Zuschauervertreter Peter. Ihr müsst aufpassen, dass ihr keinen zu großen bürokratischen Überbau über diese Sendung ja, packt. Aber es muss auch alles ein bisschen geregelt zugehen. Ne? Ah. Und die Idee mit dem, dass alles geregelt läuft, ist ja auch von mir. Und ich glaube auch, das ist mal ein Applaus wert. Applaus. Auch da hinten. Der die Sendung schneidet, der hat heute viel zu tun. Ich weiß ja schon, wer die schneidet. Wir sollten das Team in der Post-Production vielleicht ein bisschen ausbauen. Ja, also jedenfalls, um das mal fortzusetzen, wie es halt immer so ist im Leben, die viele haben sozusagen Kinder gekriegt, haben geheiratet, hatten Partner und in der Reihenfolge meistens auch. Und dadurch war natürlich die Zeit immer das größte Problem und dadurch ist es halt auch so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und ja, da war dann sozusagen die Hochzeit des Blogs verloren. Den Blog gibt's heute noch, aber der wird natürlich nicht mehr gepflegt. Und irgendwann haben René und ich haben uns wiedergefunden und René hat mich dann wieder bedrängt, immer wieder. Wir haben uns in der U-Bahn getroffen, muss man dazu das sagen. Das stimmt, rein zufällig. Und ich dachte, das wäre das erste Mal, dass wir uns da gesehen haben. Wie? Wir kannten uns vorher schon? Ja, kannten wir schon. Nein, wir haben uns tatsächlich in der U-Bahn dann wieder getroffen und genau. Da entstand in mir die Idee, mit diesem sympathischen jungen Mann möchtest du doch gern mal einen Podcast zusammen machen. Aha. Ja, da war ich auch überrascht. Also er meinte aber letztendlich, die Idee war ja gut. Und wie gesagt, René hat mich dann so lange bedrängt, bis ich ja gesagt habe. Und dann war es halt. Ich muss dazu sagen, Stefan, es brauchte ein paar Anläufe. Stefan, das ist doch gar nicht so deine Art, sich so zu zieren. Bist du normalerweise immer gleich Feuer und Flamme für neue Ideen. Bist du ein aufgeschlossener, toleröser Mensch. Naja, letztendlich muss man ja auch dazu sagen, bei der zweiten Staffel ist natürlich der Unterschied, wir haben keinen Blog mehr, ne? Weil die Zeiten von Blogs haben sich halt geändert. Heute gibt's Instagram und deswegen haben wir halt auch überlegt, wie machen wir das? Und René hat mich dann überzeugt, wir nehmen Instagram. Und wir machen einen Podcast. Wir haben gesagt, wir brauchen keinen Blog. Genau, weil das bedeutet natürlich auch wieder viel mehr Arbeit. Gut, Instagram heißt auch Arbeit. Und das Internet ist voll genug mit Zeug. Also wenn wir uns da jetzt auch noch mit reinquetschen. Und wir wollen mal die Suchergebnisse, wollen wir mal für die anderen lassen, die es nötig haben. Ja. Ne? Wir wollen da keinen Platz in Google irgendwie wegnehmen. Aber wie gesagt, vor 18 Monaten, genau 18 Monate ist es her, am 2. März 2019, da startete sozusagen die zweite Staffel. Der Irgendwas ist doch immer Podcast. Also genau, den Namen haben wir auch geändert natürlich dadurch. Natürlich? Ja. Weil früher war es einfach nur der... Der war in die Domain gebunden vorher. Dadurch, genau. Dass das ein begleitender Podcast war, hatte er den Namen des Blogs. Genau. Und, und wie hieß er früher? blog.juber.de Podcast. Mir rutscht es manchmal noch raus. Ja, also, das stimmt. Es ist so drin, diese Begrüßung, ja. Das hat man auch intus, das verlernt man auch nie, ne? Also es sind auch noch Spuren in die Vergangenheit da, ne? Der RSS-Feed zum jetzigen Podcast ist tatsächlich unter podcast.juber.de zu finden. Genau. Ja. Die Domain ist noch die gleiche. Aber wie gesagt, viele Jahre später, da haben sich die Zeiten halt auch ein bisschen geändert. Das Publikum ist vielleicht anders, die Technik ist anders. Und durch Corona wissen wir jetzt auch, jeder Hans Wurst hat einen Podcast. Ja, ist ja wirklich so. Die ganzen Fernseh- und Radio-Fuzzis versuchen uns, die Butter vom Brot zu nehmen. Bleibt mal in euren Luftfrequenzen. Ganz genau. Überlass das mal den Profis. Ich meine, wir machen das jetzt hier lange genug. Und bloß weil bei euch jetzt irgendwie gerade im Fernsehen irgendwie nichts läuft, ihr nicht produzieren könnt etc. Ihr könnt so viele schöne Sachen machen. Malt mal ein Bild, geht mal in den Wald spazieren oder was. Grabt mal, was ich, eine Kiesgrube um. Man kann so viele schöne Sachen machen, ja. Aber nein, jeder macht irgendwie einen Podcast, weil er zu faul ist, sich irgendwie mal was Eigenes auszudenken. Ich finde das nicht gut. Ich sag's dir. Wir machen das noch mit Leidenschaft. Wer hat das geilste Publikum? Wir natürlich. Ein Applaus. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, so. Ja, aber gut. Du wolltest ja noch ein paar Fakten haben, René. Ich wollte Fakten hören, genau. Genau, also wir haben insgesamt, gib mal eine Hausnummer ab für 39 Folgen und jetzt 13 Minuten, sagen wir mal. Wie viele Stunden haben wir denn bis jetzt gesendet? In der zweiten Staffel nur. Ich weiß. Wenn wir bei 40 sind, haben wir locker 40 Stunden gesendet. Das ist ja eine Arbeitswoche. Also wir haben 47 Minuten, 47 Stunden. Stunden, mein Freund. 20 Minuten und 38 Sekunden insgesamt für 39 Folgen gesendet. Also knapp 2 Tage. Könnt ihr euch uns am Stück anhören, wenn ihr wollt, wenn ihr die Zeit habt. Die Technophilen unter euch wird es interessieren, dass das 3,82 Gigabyte auf der Festplatte ausmacht. So sieht's aus. Hast du gut ausgerechnet? Nicht viel. Nö, das ist genau eine DVD. Ja. Passt locker noch auf. Eine DVD was? Na hier, diese Scheibe, die so in der Sonne glänzt. Ach so, die, womit genau, man die Blitzer abhält. Die, wenn genau, man Auto am Auto spiegelt. Genau, ja. Also, ich kenne die nur davon. Ich dachte, die sind dafür da. Deswegen war ich von dem Preis nicht überrascht, vom Einzelpreis. Und René, rate doch mal, seit wann der Marc uns begleitet? Na, rate mal. Ja, das ist doch vorbereitet. Frage. Was heißt begleitet? Seit wann Nein, seit, kennen oder seit wann er spricht ein Intro seit einer bestimmten Folge und ab einer bestimmten Folge ist er auch voll mit dabei. Also er spricht das Intro seit März, will ich mal sagen. Also was heißt hier voll? Ich bin hier selten voll, wenn ich mit euch hier den Podcast mache. Meistens besaufe ich mich erst danach. Das wollen wir mal festhalten. Du bist immer voll dabei. Ja. Frei nach dem Motto, Goethe war Dichter? Nee. Wie war das? Egal wie dicht du bist, Goethe war Dichter. Ja, genau. Egal wie voll du bist, Rudi war Völler. Ah, der ist gut. Okay, also Marks erstes Intro war in der 25. Folge und seit Folge 30 ist er mit dabei. Als vollwertiger Moderator. Soll das etwa heißen, ich habe hier heute auch so ein kleines Jubiläum, die 10. Folge? Nein, du bist ja nicht quasi in allen Sendungen dabei gewesen. Och, Details, mein Freund, Details. Ich freue mich gerade, will den Kuchen noch mal rausholen. Die wievielte Folge bist du denn mit dabei? Tja, Marc, das musst du jetzt mal ausrechnen, die wievielte Folge du dabei bist. Tja. Kannst du ja gleich mal tun unter podcast.juba.de. Ich benutze lieber einen Taschenrechner. Einmal durchzählen. Oder so, genau. Ja, auf jeden Fall, wir wollten noch so ein paar lustige Fakten noch mit dazu nehmen. Zum Beispiel das hier. Kenn ich. Das hört man auch öfter. Der Kugelschreiber. Kugelschreiber klicken, ja. Ne. Da muss man dazu sagen, das sind Stefans Kugelschreiber-Klicks. Deine klingen anders. Meine sind immer auf dem rechten Ohr. Ach so. Stimmt. Ja, das ist auch ein interessanter Fakt. René ist ja immer 30% links. Und Stefan 30% Rechtsträger. Das hat jetzt nichts mit Politik zu tun. Da geht's Und nur wo darum, haben wir dann den Mark hingequetscht? Der Mark wird immer zentral, 100% gespielt. Oh, was, der sitzt in der Mitte? Was für ein Ehrenplatz. Ja, ich habe übrigens verkehrt rum gesagt, ne? Und ihr habt mich nicht korrigiert. Verkehrt herum? Ja, René ist doch immer auf der rechten Seite, oder? Täusche ich mich? Habe ich das nicht gesagt? Ich weiß es nicht. Ja, also René ist immer nach rechts, damit wir so eine quasi ein bisschen räumlich das versuchen darzustellen, aber ja. Damit wir nicht so von vorne auf euch einreden. Ist genau, ja hier kein Frontalunterricht, sondern der eine quatscht euch von links, der andere von rechts zu. Und Stefan, kannst du das vielleicht mal so machen, dass ich von hinten spreche? Von hinten? Ja, so wie das Gewissen so von hinten. Ne, das funktioniert nicht, weil wir ja in Stereo senden und nicht mit Raumklang. Also wenn man von hinten, dann würde es ungefähr so klingen. Das ist auch nicht gut. Genau. Ja. Marc ist übrigens unser Experte für Special Effects. Ja, genau. Dankeschön, Marc. Bitte nochmal, genau, dieser Special Effect. ich finde, ihr werdet nicht glauben, er macht das wirklich mit dem Mund. Ja, genau. Ja, mein Gott, womit denn sonst? Ja, womit denn sonst? Wollte ich sagen. Nein, ich möchte jetzt keine Spekulation hören. René, ruhig. Nein. Und ich habe hier, vor mir hängt so ein Zettel, den habe ich extra an die Lampe gehangen. Da steht irgendwie, steht ja zum Beispiel drauf. Klick und genau. Weil ich habe festgestellt, ich sage sehr oft Ich klicke sehr oft mit dem Kugelschreiber. Gut, das mache ich jetzt weniger. Und ich sage sehr oft genau. Das ist absolut richtig. Ich habe mal versucht, die häufigsten Floskeln irgendwie so rauszuarbeiten. Da ist auf jeden Fall natürlich das bei. Und da sind wir alle nicht gegen gefeit, dummerweise, weil wir doch noch nicht so die Vollprofis sind. Und das genau kommt häufig. Und so ist es, wird sehr gerne gesagt. Und ich bin ein großer Fan des Wortes irgendwie. Wenn ich irgendwas erkläre, dann sage ich so oft irgendwie, ist mir selber aufgefallen, furchtbar. Ich verspreche Besserung. Ich möchte mal ganz kurz was zu dem Wörtchen sagen. Das Wörtchen ist ganz wichtig, denn es ist Ausdruck, genau, es ist der Ausdruck, dass man während des Gesprächs nachdenkt. Würdest du dieses Wort nicht machen, würde da eine stumme Pause entstehen. Das heißt, dieses Wörtchen wird die Leute, die zuhören, gar nicht so sehr stören, wie es vielleicht uns, die versuchen, vielleicht Radio zu imitieren, stört. Genau. Also die Radiosprecher da draußen, ihr solltet öfter mal sagen, damit man weiß, dass ihr noch lebt. Ja. Oder sie denken halt einfach nicht nach. Das tun sie ja ehrlich gesagt auch nicht, weil es gibt ja den Prompter. Davon kann man ja schön sauber seinen Text ablesen. Ja, ich finde, Radiomoderatoren klingen manchmal zu perfekt. Ich glaube, das ist echt hartes Training. Ja, definitiv. Also ich beneide das auch, ne? Ist es nicht, wenn du einen Text ablesen musst. Also wenn da kein M im Text steht, dann wirst du den noch nicht vorlesen. dann musst du das M nicht vorlesen. Ja, die haben halt den Vorteil, die haben einen Redakteur, so was uns fehlt, weißt du? Nee, das, der Redakteur bei uns ist bin wohl so? Ich. Oh, jetzt werden Titel vergeben. Ja. Ich möchte auch einen. Ach nee, ich habe ich ja schon. Ich bin der Therapeut. Du hast schon Experte der Dinge. Nur ich bin wieder titellos. Stefan, okay. Ich werde mir was Schönes für dich überlegen. Wie wär's mit du bist unser Mädchen für alles. Das ist ein guter Titel. Was mir noch aufgefallen ist, was mir da aufgefallen ist, das merkt ihr Hörer nicht so oft, weil ich das oft rausschneide. Und zwar kommt René öfter mal ans Mikrofon. Ach Quatsch. Ja, wirklich. Ohne Witz. Einfach so aus im Eifer des Gefechts, wenn du dich irgendwie bewegst oder irgendwie dann knallst du manchmal so gegen und das hört man natürlich auch. Ich würde sagen, René, mach das jetzt einfach mal mit Absicht und wir lassen es drin. Wie, aber ich weiß nicht wie, also. Nee, nicht so, nee, du klonkst da irgendwie gegen. So, ja, so hier? Ja, oder mit deinem Notizheft bist du, glaube ich, auch schon mal öfter dagegen. Ja, ich erzähle manchmal mit Händen und Füßen. Ja, genau. Wie so eine Frau. Das ist auch nicht nett. Hast du Glück, dass unser Publikum nur klatschen kann? Das war nicht böse gemeint. Frauen reden nun mal mit Händen und Füßen. Männer aber auch. Na? So hast du noch mehr Fakten. Das muss man übrigens auch lernen, weil wenn man mit Händen und Füßen irgendwie redet, dann lenkt man leichter die Aufmerksamkeit auf sich und kann besser pointieren. Ja. Genau. Aha. Man verstärkt sozusagen die Sprache. Genau. So, dann werden wir das ab jetzt im Podcast auch einführen. Wir reden jetzt immer mit Händen und Füßen. Ihr beide habt so komische Ideen. Das führt dazu, dass wir irgendwann einen eigenen YouTube-Kanal haben. Ja, soweit wird es noch kommen, genau. René hat auch. Ich würde sagen, warte, dafür würde ich erstmal einen fetten Applaus. Okay. Dankeschön. Gut, René hat auch noch was ganz Besonderes, immer ein ganz besonderes Utensil eine Weile gehabt, aber seit Corona, seitdem wir digital sind, nicht mehr. Ah, ja, natürlich. Die Sanduhr. So ist es. Und wie oft ist sie durchgelaufen? Also es ist ein Halbstundenglas, das erzähle ich ja mal gern. Also die klassische Sanduhr, so wie man sie von der Bootsfahrt kennt, ein Halbstundenglas oder auch ein Stundenglas, das ist quasi dann die kleine Variante, die ich hier habe. Und wie oft ist dieses Halbstundenglas dann umgedreht worden? Weiß ich nicht. Hast du mitgezählt? Alle halbe Stunde. Ach so, naja, aber wie oft? Na, du hast ich habe jetzt nicht die... Na, bis die Sendung zu Ende ist. Na eben. Das können wir doch einfach mal als Quiz rausgeben. Ihr hattet, wenn ihr ordentlich zugehört habt, hat Stefan die Zeit genannt, wie viele Stunden Podcast wir schon haben. Und jede halbe Stunde davon wurde die Sanduhr umgedreht. Ja, aber vor Corona. Jetzt muss man wissen, wie viel Corona-Sendung wir schon haben. Dann ziehe ich meinen Quiz zurück. Und es ist kompliziert. Und Stefan liefert uns den nächsten Fakt. Der nächste Fakt lautet bisher um die 100 Witze. Ja, und natürlich mit dem wegen Fips Asmus. Wann haben wir gestartet mit dem Witzbattle? Das habe ich auch recherchiert. Ui. Und zwar war das so ein schleichender Beginn. Ab Folge 16, da hast du irgendwie immer angefangen, so einzelne Witze zu erzählen. Zum Ende, genau. Du wolltest immer einen Karlauer raushauen. Ja. Und seit Folge 24 haben wir ein echtes Witzbattle, wo wir drei Witze mindestens. Jeder immer erzählen. Und wir kommen auf wie viele Witze dann? Das sind mindestens 100 Witze. Ui, 100 Witze? Weil wir ja auch mit Fips Asmussen haben wir es ja übertrieben. Wir sind sogar ein lustiger Podcast. Applaus. Durch die Witze oder trotz der Witze? Das ist immer meine Befürchtung, dass der humorige Teil sich viel zu sehr auf den Witzbattle konzentriert. Ich habe ja schon überlegt, vorzuschlagen, das einfach mal rauszunehmen und das einfach so in die Sendung einzubauen. Dann wird's staubtrocken. Und der gute Fips Asmussen, der ist für noch so unglaublich viele Witze irgendwie absolut. Gut. Ich habe schon René und Stefan gesagt, hier die Folgen, wo ich hier an dem Witzbattle teilnehme, werde ich die nächsten paar Folgen nur Sachen von Fips Asmussen raushauen. Der hat so ein unerschöpfliches Potenzial. Wie heißt es? Repertoire. Ich würde mal sagen, es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben, denn die nächsten drei Witze gehen auf Fips Asmussen dann von dir. Mindestens drei. Ja. Ihr kennt mich ja. Ich bin ja so ein Maxi-Typ, was Witze erzählen angeht. Apropos übertreiben. Liebe Hörer, ihr übertreibt nicht, wenn ihr versucht, mit uns in Kontakt zu treten. Wir haben dafür etwas vorbereitet auf der Website podcast.juba.de. Dort gibt es ein Kontaktformular. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Immer her damit. Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast@uber.de und folgt uns bei Instagram unter podcast.iidi. Ihr findet uns unter anderem bei iTunes oder Google Podcast. Und abschließend kann man, glaube ich, zu dem Jubiläum 40. Folge noch sagen, jede vierte Sendung haben wir auswärts gemacht. Also insgesamt waren es 11 Sendungen. So beim Italiener in der Kneipe. Also ich habe ein paar Highlights mal rausgesucht. Vielleicht erinnert sich René ganz dunkel. Geocachen, ganz klar. Da hatten wir einige Podcasts. Das geht ja auch nur im Freien. Richtig. In deiner Wohnung. Obwohl, wir können ja mal einen Geocache bei dir machen. Wir verstecken, du versteckst was in deiner Wohnung. Genau. Und dann ortest du das mit GPS. Ja. Genau. Ist halt für Anfänger. Man muss ja irgendwo an klein anfangen. Das stimmt. Ist ja okay. Richtig. Ne? Fernsehen war ein großes Thema. Also wir waren ja unter anderem mehrfach im Sendezentrum Babelsberg beim Rundfunk Berlin-Brandenburg, was sehr cool war. Applaus, Applaus, ja, und, Applaus. In der RBB-Abendshow waren wir ja auch live. Und wir haben sogar während der Sendung aufgezeichnet. Ganz genau. Ich weiß gar nicht, ob wir das gesendet haben. Ingvar Stadelmann. Das war doch illegal. Wir haben gar nicht aufgezeichnet. Da muss ich dazu sagen, Stefan war das auch sehr unangenehm. Der ignorierte mich komplett, als ich ihn während der Sendung, während der Fernsehaufzeichnung mit unserer Aufzeichnung ansprach. Ja, sowas total peinlich, wenn der Ingmar da seine Sendung macht und René einfach was anderes. Noch ein Highlight war natürlich, Stichwort Vanessa, Zahnarzt. Wir waren beim Zahnarzt, wir haben auf den Zahnarztstuhl aufgezeichnet. Da haben wir René vier Zähne gezogen. Hast du eine Podcast-Nummer? Nein, haben wir nicht. Welche Ihr Folge seid so das? Durchgeknallt. Genau. Hey. Das war richtig cool und sowas müssen wir mal wieder machen. Welche Folge war denn das? Die Folge kann ich dir gerade nicht sagen. Wir können es aber verlinken. Ah. Ist kein Problem. Ja, tun wir. Also dafür übrigens immer die Shownotes. Von den Dingen, die wir hier erzählen, findet ihr einen riesenlangen Text, in dem steht das alles drin. Und da sind dann auch mal weiterführende Links. Ganz genau. Dann hat man ein Highlight, das Thema Nachhaltigkeit. Das war ein ganz besonderer Podcast, ein XXXL über 2 Stunden, glaube ich, mit 4 Interviews und einem sehr, sehr, sehr interessanten und kontroversen Thema natürlich, Nachhaltigkeit in der heutigen Zeit. Genau, den haben wir mit einem Holzmikrofon aufgezeichnet. So ist es. Ich hatte meine Bambusjacke an. Und ich meine Papierschuhe. Ich hätte gedacht Betonschuhe, aber gut. Na und geschrieben haben wir auf einer Kreidetafel, oder? Mhm. Worauf sonst? Okay. Schiefertafel. Highlight war auf jeden Fall, dass wir prominente Intros hatten. Und zwar vom Cockpit. Warte ganz kurz, bevor du eine Folge hast zu vergessen, die ich auch noch sehr geil fand. Bin ja noch nicht fertig. Achso, okay. Ich dachte, du switcht jetzt zu Intros. Vielleicht kommt die Intros. Ja noch. Ja, dann warte ich. Genau. Also prominente Intros am Anfang, neben Marc natürlich, ganz klar. Dankeschön. Der Cockpit-Buddy, Kalisa und der Geobastard. Und dann hat man natürlich noch Maja und Nadja. Nadja ist, glaube ich, die am häufigsten verwendete Stimme fürs Intro. Da muss ich dazu sagen, weil ich mir das immer wünsche. Hm? Ich sagte, weil ich mir das immer wünsche und Marc sagte, er wird sie noch einholen. Ganz genau. Ja, da bin ich gespannt. Ich werde ein paar neue aufnehmen. Da kann sie gar nichts machen. Haha. Highlight kann ich mich auch erinnern. Alexanderplatz ist immer toll, wenn wir da aufgenommen haben. Die Atmosphäre, der Fernsehturm. Die Gegend. Und vielleicht kommt jetzt das, was du meinst, René, Bücherzelle und Bibliothek. Ja, wir haben in einer Bücherzelle, für die nicht wissen, was das ist eine Telefonzelle, die voll ist mit Büchern. Darin haben wir aufgezeichnet und wir haben in einer Bibliothek aufgezeichnet, der letzte Ort, an dem man sprechen darf, aber... Und zwar in der größten Bibliothek Berlins. Ihr seid Rebellen des Podcasts. Ja. Genau. Also auf jeden Fall ein schöner Rückblick auf 40 Folgen Podcast, irgendwas ist doch immer. Und wir hoffen, dass es natürlich noch viele weitere gibt. Mit vielen Highlights. Ich sag dir, Stefan, wir werden irgendwann mal im Podcast sagen, wo wir den heutigen Podcast aufgezeichnet haben, das sagen wir euch nicht. Das seht ihr heute Abend in den Nachrichten. Genau. Schaut bitte Täter, Opfer, Polizei. Ach nee, du meinst die Tagesschau, okay. Ja, die Tagesschau natürlich. Okay. Das gleiche, das volle Programm. Genau. Ja, sehr schön. Und dafür auch nochmal einen riesen Applaus kurz. Ja. Vielen Dank. Danke. Nun zu einem ernsten Thema. Oh ja. Aber wir haben ja schon das Thema Corona angesprochen. Seit Corona nehmen wir quasi zu Hause auf. Wenn ihr den Podcast hört, weiß ich ja gar nicht. Es könnte ja sein, dass ihr sagt, Corona, hä, was ist denn das? Kenne ich gar nicht. Einfach mal in die Geschichtsbücher. Oder ihr gucken. Sagt, ach, das Ding, was wir schon seit 50 Jahren unserem Leben verfolgt. Alles möglich. Wir wissen es nicht. Uns verfolgt es jetzt exakt 6 Monate. Denn in Berlin gab es am 2. März 2020 den ersten Corona-Fall. Und ja, es gibt auch einen Grund, warum wir kurz mal darüber sprechen wollen, aber wirklich nur kurz. Weil du ein Selbstexperiment gemacht hast. Ja, das klingt lustig, aber bis jetzt, ich habe es auch viel aus dem Freundeskreis gehört, hieß es immer, naja, Corona, ja, das gibt's sicherlich, aber ich kenne ja nicht so wirklich jemanden, der Corona hat irgendwie. Geht euch ja wahrscheinlich auch so. Gott sei Dank. Ja, ganz genau, aber jetzt ist passiert der erste Corona-Fall bei mir auf Arbeit. Erst die erste positiv getestete Mitarbeiterin und natürlich alles neu. Was macht man? Die meisten sind zum Arzt gegangen, haben sich testen lassen und ich auch. Macht ja Sinn. Ich ja, bin auch zu meinem Arzt Anfängen. Gegangen. Wenn ich mal zu meinem Arzt gehe, was passiert? Er hat natürlich Urlaub, ist ja auch im Sommer. Ja, ein Klassiker. Oder wenn ich neue Medikamente brauche, genau. Boing, Arzt im Urlaub, genau. Kriegen die jetzt her. Aber total nette Vertretung, bin ich hin, habe mich natürlich darauf eingestellt, dass ich mich testen lassen kann. Aber die Ärztin war super nett und sympathisch und hat mir einen riesen Papierstapel gezeigt, der sich jede Woche ändert mit Anweisungen vom Berliner Gesundheitsamt und vom Robert-Koch-Institut natürlich. Und es gibt vom RKI eine Handlungsempfehlung, wie man sozusagen einschätzt, was mit Kontaktpersonen passiert. Lass mich mal raten. Ja. Sie hat dich mit der Heugabel vom Hof gejagt und dabei die Worte in den Mund genommen. Ich würde mal so sagen, du hast keine Symptome, verpiss dich. Nein, sie hat ihm einen Lutscher gegeben und hat gesagt, das wird wieder. Oder so. Naja, nicht wirklich, nein. Und zwar gehöre ich zur Kontaktperson Kategorie 2. Und das bedeutet, ich habe mit der Person KPK2. Weniger als 15 Minuten Face-to-Face Kontakt gehabt. Das reicht aber, um sich anzustecken. Das reicht manchmal sogar, um Kind zu kriegen. Nein. Er hatte weniger als 15 Minuten genau. Kontakt. Und das bedeutet, ich habe ein geringeres Infektionsrisiko. Das ist klar. Genau. Also, okay, das ist aber die zweithöchste Risikogruppe. Aber warte mal, das richtig. Ist ja nicht, wir reden hier von einer Wahrscheinlichkeit. Genau, also es geht ja darum, ja. Dass nicht jeder, der sagt, oh, ich hatte irgendwie Kontakt, sofort getestet wird, sondern es wird natürlich schon mit Bedacht gemacht. Und also für mich ist jetzt auch wirklich die Faustregel, wenn man weniger als 15 Minuten Gesichtskontakt hat, zum Beispiel im selben Raum mit einer Person ist oder im Fahrstuhl, im Klassenzimmer, wie auch immer. Und dazu kommt kein direkter Kontakt zu Sekreten oder Körperflüssigkeiten. So, Marc hält uns kurz was ins... Ja, die Corona-Warn-App. Ach so, die hast du, ja, die habe ich nicht. Ist die gerade hochgegangen bei dir? Nee, die... ja, genau, weil wir beim Podcast sind schon über genau. Eine Viertelstunde. Bin nein. Ich schon in Risikogruppe 1. Also falls einer von euch das haben sollte. Nein, ich habe die Corona-Warn-App einfach mal kurz gestartet und ja. Was sagt sie? Kein Risiko. Long story short, alles okay. Alles grün, sehr gut. Weitermachen. Ja, genau. Und das war der Grund, warum ich keinen direkten Test gemacht habe. Wir haben auch direkt mit dem Gesundheitsamt von meinem Bezirk telefoniert. Da habe ich jetzt auch den Kontakt und alles entspannt. Und letztendlich ist es so, ich hätte einen Test bekommen, wenn ich Symptome gehabt hätte. Das sag ich doch. Aber da ich in dem Moment auch keine Symptome hatte, hieß es, braucht man nicht testen, wir beobachten das, fertig. Das heißt, du bist offiziell bestätigt gesund. Richtig, aber natürlich trotzdem Vorsicht walten lassen, denn wenn innerhalb von 2 Wochen noch irgendein Symptom auftritt, dann natürlich sofort hin. Na? Und Kategorie 2 heißt natürlich auch trotzdem abschätzen, wenn man jetzt zum Beispiel im Haushalt Risikopersonen hat, dann kann es auch sein, dass man trotzdem einen Test macht. Und man sollte natürlich trotzdem die Kontakte etwas reduziert halten. Ja. Na? Stefan, wie ist das Leben so am Limit? Wahnsinn. Der Mann kennt keine Tabus. Jeden Tag volles Risiko. Mein Leben ist ja auch schon vor Corona recht entspannt gewesen. Also von daher habe ich jetzt wenig Unterschiede gemerkt. Wenn er nicht gerade versucht, den Butterberg von der Nordseite zu besteigen. Genau. Oder aber durch den Kolasee versucht zu tauchen. Hörst du auch diese Stimme, René? Ja. Man muss dazu sagen, als das war schon eine komische Situation, als wir erfahren haben, dass die Kollegin positiv getestet wurde, weil das ist Psyche. Sobald du irgendwie ein Kratzen im Hals hast oder irgendwas komisch ist, denkst du sofort daran. Aber mittlerweile ist alles okay. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollten ja nur kurz darüber reden. Ich würde sagen, wir entspannen uns kurz mal. Oder? Wir hören Musik. Wir hören Musik und steigen sozusagen damit schon ein bisschen in das Thema ein, was uns nach der Pause begleiten wird. Da geht's nämlich um Spiele. Und die Musik, die wir jetzt spielen, kommt ja auch irgendwie von Spielen. Da übernehme ich mal kurz. Gerne. Ihr erinnert euch vielleicht, also etwas an diejenigen, die den Podcast häufiger hören, dass ich schon einmal einen Remix von einem sogenannten Chiptune als Pausenmusik hier vorgeschlagen und eingespielt hatte. Und da wir heute über Spiele, auch ältere Spiele reden, dachte ich mir, es wäre nur gut, dieses Thema nochmal aufzugreifen. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ihr hört heute von dem wahnsinnigen Komponisten Rob Hubbard, der viel Computerspielemusik für den C64 geschrieben hat, den Evergreen One Man and His Droid. Das erschien 1985 bei Mastertronic. Ich muss dazu sagen, der ganze Song geht 5 Minuten 48 Sekunden. Ihr hört nur einen Ausschnitt, aber in den Shownotes verlinken wir euch gerne, wo ihr das Original in voller Länge hören könnt. Und jetzt viel Spaß. Oh, das hat mich an voll so eine Radiomoderation erinnert. Ein Evergreen. Ja, der Applaus ist völlig berechtigt. Da sind wir wieder, liebe Zuhörer. Zweiter Teil, irgendwas ist doch immer. Podcast mit René und Stefan, Folge 40, Jubiläumsfolge. Und ja. Als Experten heute wieder mit dabei, der Marc. Der Marc. Servus. Genau. Ne? Weil Experten brauchen wir immer. Das Land braucht Experten und ohne Experten wären wir nix. Ich schwör's euch, liebe Zuhörer, je länger ich hierbei bin bei diesem Haufen, desto mehr Titel kriege ich. Ja. Angefangen hat's mit dem Therapeuten, jetzt bin ich schon der Experte. Ich frage mich, was morgen ist. Ja, und demnächst glaubst du auch noch dran, weil ja, sowieso. Es ist ja so, fake it till you make it. Ja, aber wir brauchen jetzt wirklich mal dich als Experten, weil wir haben ja auch den zweiten Teil der Sendung thematisch bestückt. Ja. Und da hast du ja quasi den Aufhänger geliefert. Ah nee, kann der Experte ein Problem haben? Nee. Ich würde mal sagen, Marc, schilder uns einfach mal dein Problem, vielleicht können wir ja was dran. Genau, Marc, herzlich willkommen. Erzähl doch mal bitte von deinem Problem. Also erstmal, das ist der Stefan, ich bin der René. Marc. Aha, okay, ihr seid jetzt meine Therapeuten und ich habe offensichtlich ein Problem, über das ich reden möchte. Nun gut, so sei es. Also, liebe Zuhörer, es begab sich zu der Zeit, dass ich mit der Firma Steam Kontakt aufnehmen musste. Ich wollte nicht, aber ich musste einfach. Weil es war nämlich so, ich hatte mir eine 3D-Brille gekauft, wisst ihr? Man setzt sowas auf, da sind da zwei Bildschirme drin und dann wird das Bild wird dann eben so 3D und dann ist man mittendrin statt nur dabei. Das ist eine ja, ganz tolle Geschichte. Dein Problem ist einfach schon mal, also dein Problem kann man ganz schnell lösen. Du bist einfach viel zu alt für Steam. Ja. Also, du bist überhaupt nicht die Zielgruppe. Zusammengekommen, die überhaupt nicht zusammengehören. Boah. Also, und ich möchte dir ein Geheimnis verraten. Ich kann auch ohne 3D-Brille 3D schauen. Und ich möchte jetzt nur mal noch Hilfestellung geben für die Leute, die nicht wissen, was Steam ist. Das ist eine Spieleplattform. Ja. So, Marc, was ist passiert auf der Spieleplattform? Nö, jetzt will ich auch nicht mehr. Gut, ja. Dann denken wir uns das eben aus, was das war die 40. Folge. Nein, ich mache es ein bisschen kürzer und weniger melodramatisch. Marc ist ein totaler Fan davon, muss man einfach sagen. Nee, ich bin nicht ein Fan von Steam, sondern ich spiele halt eben ein Spiel. Und das gibt's eben auch bei Steam und das spiele ich eben sehr gerne in 3D und habe mir so eine 3D-Brille gekauft. Und was soll ich euch sagen, die ist irgendwie kaputt gegangen. Oh. Und der eigentliche Aufhänger, warum wir heute drüber sprechen, ist der Support von Steam. Also Steam hat, ist ein internationales Unternehmen, nicht nur eine englische Website, sondern und inklusive Kontaktformulare, um mit denen irgendwie Kontakt aufzunehmen, weil die, sondern sind eben international aufgestellt und man kann eben auch auf Deutsch mit denen kommunizieren. So zumindest der Plan. Also die Brille geht irgendwie kaputt. Funktioniert zumindest nicht mehr richtig, könnte jetzt ein Problem der Treiber sein vom Spiele-PC oder vielleicht tatsächlich die Brille selber kaputt, keine Ahnung. Aber man nimmt das Zeug nicht einfach und schickt das wieder zurück zum Hersteller, sondern man muss erstmal vorher mit denen Kontakt aufnehmen, dann hören die sich das an und respektive lesen sich das durch und melden sich bei einem zurück und versuchen mit einem zusammen das Problem zu lösen. Und jetzt geht die eigentliche Story los. Das ist aber auch schon pure Theorie, ne? Also wenn das wirklich so, wie du es beschreibst, passiert, hat man doch auch Glück, oder? Wenn was passiert. Na, das, was du sagst, dass man sich da hinwendet, die hören sich das Problem an, die kümmern sich darum und dann ist es gelöst. So ist eigentlich der übliche Weg. Und da ja, macht Steam irgendwie auch keinen Unterschied zu, was weiß ich, irgendwie der Telekom oder dein Strom-Gas-Wasser-Scheiße-Anbieter, sonst irgendwas. Also die Leute haben schon entsprechende Kontaktmöglichkeiten, da kann man meistens irgendwie anrufen oder man schreibt dort eben hin und die antworten einem auch. Also mein Gefühl ist, wenn man ein technisches Problem hat, ist man erstmal komplett am Arsch. Ja, gut. Und die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass es gelöst wird. Aber möge er fortfahren. Sehr gerne. Und zwar, ich sagte ja schon, die sind international aufgestellt, habe mir ein Kontaktformular rausgesucht. Also habe erstmal geguckt, ob ich das Problem irgendwie selber lösen kann. Man ist ja technisch irgendwie versiert in der heutigen Zeit und habe versucht, da irgendwie das eine oder andere zu regeln. Und die haben auch entsprechende Hilfeseiten, so die häufigsten gestellten Fragen, FAQ sagt man, Frequently Asked Questions, und habe das alles durchgearbeitet, aber bin dann irgendwie nicht zu Potte gekommen und irgendwo war dann ein kleiner Link zu finden, ach übrigens, wenn das alles nichts hilft, dann nehmen sie doch direkt Kontakt mit uns auf. Klickt man an, kommt man auf ein Kontaktformular. Das war alles auf Englisch. Und ich so, naja, klar, du kannst es auf Englisch machen. Aber wenn wir es auf Deutsch regeln könnten, wäre vielleicht der direktere, der einfachere Weg. Nicht, dass ich da irgendwie etwas missinterpretiere bei deren Antwort. Also habe ich mir die deutsche Variante des Kontaktformulars rausgesucht, auf Deutsch ausführlichst hingeschrieben, mein Problem geschildert und sie antworteten. Thank you. Ja, na fast. Also der erste Absatz war tatsächlich, vielen Dank für Ihre Anfrage. Aus technischen Gründen sind wir momentan nicht in der Lage, Ihnen bei Ihrem Problem auf Deutsch zu helfen. Und dann kamen zwei weitere Absätze, die waren dann auf Englisch. Und da war, ich sagte ja vorhin, dass ich schon deren Hilfeseiten durchgearbeitet hatte und diese weiteren Absätze waren eben Kopien aus diesen Hilfeseiten, was ich alles schon kannte. Auf Deutsch hatte ich auch schon geschrieben, oh, pass auf, eure Hilfeseiten habe ich schon alle durch, da bin ich nicht weitergekommen, aber dort haben sie dann einfach abgeschnallt und haben mir dann einfach auf Englisch zurückgeschrieben. Bub. Ah, und der letzte Satz war übrigens, ach so, übrigens, Sie können auf dieses Schreiben gerne auch wieder auf Deutsch antworten. Wo man sich wirklich die Frage stellen muss, hab ich jetzt einen an der Waffel oder sind das doch die? Nee, die wissen, wie man Google Translate benutzt, ja. Deswegen kannst du da gerne auf Deutsch antworten. Die das ist doch super, Schwester. Das ist doch aber super, finde ich, wenn man so international schreiben kann, hin und her. Ja, das ist aber nicht zielführend. Das habe ich ja an der ersten Antwort schon gemerkt. Ich hatte auf Deutsch hingeschrieben, pass auf, eure Hilfeseiten habe ich alle durch. Sie antworten mir auf Englisch mit einem Verweis auf die Hilfeseiten. Das heißt, sie haben nicht verstanden, was ich ihnen geschrieben habe. Oder sie haben dir einfach nicht geglaubt. Genau. Such mal richtig, wollten sie da sagen. Ich bin das nicht gewöhnt, dass man mir so pauschal nicht glaubt. Meistens liefere ich dafür Gründe. Ja. Ja, aber und nur sitze ich halt mit dem Zeug und werde das ganze Zeug irgendwie nochmal von Anfang an machen und eben auf Englisch hinschreiben. Ich bin ja zum Glück in der Lage, aber man muss sich mal in die Lage eines Spielers irgendwie versetzen oder eines Besitzers einer solchen Brille, der eben des Englischen nicht mächtig ist. Der wäre jetzt komplett am Arsch. Aber ich muss mal auch mal dazu sagen, ja, das ist Beleg, wie komplex Dinge mittlerweile sind, ne? Und vielleicht auch, dass sie zu komplex sind, um schon in Anwenderhand gegeben zu werden. Ja. Aber weil ich sagen muss, Marc, jeder, der so eine 3D-Brille kauft, das ist doch eher so ein, ich sage jetzt mal, Nerd-IT-Interessierter, der wird ja auch Englisch können heutzutage, oder? Naja, das würde ich jetzt mal nicht voraussetzen. Das würde ich nicht pauschalisieren, nein. Der spricht vielleicht drei andere Sprachen. Es gibt Englisch, muss nicht dabei sein. Na gut, ja. Aber du weißt ja auch nicht, wo die in der Welt verteilt sitzen, die Supporter, ne? Vielleicht kriegt's einer in Honolulu, der andere sitzt dann vielleicht in Polen oder keine Ahnung. Hier in Europa sitzen die meisten in Irland. Ich habe neulich bei einem deutschen Hoster angerufen und wollte was mit dem klären. Und dann merkte ich schon am Klingelton, dass ich irgendwo in Timbuktu gelandet bin. Und das Krasse war, der Telefonsupport war komplett in Englisch gewesen. Ne? Englisch mit stark nicht englischem Akzent. Also ja, man kann nur vermuten, an welchem Ende der Welt ich da rausgekommen bin. Ja, und das aber war eben, ja, bitte. Das ist halt bei den meisten Unternehmen so, ne? Das ist ja selbst bei Amazon, weißt du nicht, wenn du außerhalb der normalen Zeiten anrufst, wo du dann landest. Richtig, ne? Wir wissen ja, wie das funktioniert. Genau. Die Firmen beauftragen Callcenter und geben dafür ein Betriebshandbuch, so ein spezielles Benutzerhandbuch raus. Das arbeiten die Callcenter-Mitarbeiter durch und dann wird das eben dahin outgesourced. Genau. Das passiert doch aller Orten. Ja. Ich möchte da mal einen ganz interessanten Fakt einspielen. Und zwar springe ich mal zurück vor 1990. Mein Gott, ich weiß kaum, was gestern war. Ja, ich glaube, ich weiß, was René worauf hinaus will. Und zwar, ich hatte, jetzt folgt gleich noch ein interessanter Netflix-Tipp, genau. Also schon mal vorweggeschoben, die Serie Highscore für die IT-Interessierten unter euch. Und da war ein interessanter Fakt, was diese Telefon-Hotline anbelangte, was euch bestimmt genauso unbekannt ist wie mir ist, dass es damals vor dem Internet von Nintendo eine Spieleberater-Hotline gab, wo Kinder anrufen konnten, wenn sie ein Nintendo-Spiel nicht weitergekommen sind. Genau. Wie geil. Da saßen dann andere Jugendliche, die tatsächlich als Aufgabe hatten, das Spiel durchzuspielen. Die haben sich per Hand selber Pläne gemalt, wo welche Goodies versteckt sind, um dann möglichst beste Beratung geben können, um den Kinder den Frust zu nehmen, durch das Spiel durchzukommen. Oder nicht durchzukommen. Echter Dienst am Kunde. Und du hast gerade eben gesagt, dass diese Callcenter so Betriebshandbücher bekommen. Und es war bei Nintendo tatsächlich nicht der Fall. Also die Spieleentwickler, es wäre ja ein leichtes gewesen, hätten die einfach die Spielpläne in irgendeiner Form rausgegeben, aber offenbar lagen die gar nicht aufbereitet vor. Ja. Das heißt, diese Spielberater mussten sich selber die Spielpläne malen und sie mussten das, die haben das Spiel erst bekommen, wenn es rauskam, mussten also dann sofort, wenn das Spiel rauskam, sich an den Rechner setzen und durchzocken. Und dann saßen sie in so einem Großraumbüro und haben gezockt und dann hat das Telefon geklingelt, dann sind sie rangegangen, haben erfahren, um welches Spiel es geht und haben dann eben das Spiel beraten und wenn das Telefonat vorbei war, haben sie weiter gezockt. Was für ein Aufwand, aber was für ein geiler Dienst am Kunden. Ja, definitiv. Und die haben ja auch gesagt, warum die das gemacht haben, also nicht nur damit sie du hast die Serie gesehen, genau. Sondern damit die sagen, ey geil, ich kaufe mir wieder Spiele von denen. Damit sie schnell durch das Spiel durchkommen, um sich ein neues Spiel zu kaufen. Weil das Ziel eines jedes Spieleherstellers ist es, dass man das Spiel möglichst schnell zügig durchspielen kann. Wir haben, also ich gucke auf die Uhr und sehe, dass wir leider keine Zeit haben für das Thema Gamification, weil das ist ein riesiges Fass, was jetzt nicht nur in der Spielewelt stattfindet. Vielleicht können wir die ein oder andere Sache dazu noch ausführen, schauen wir mal. Aber genau, also das Spiel muss halt schwierig genug sein, dass es eine Herausforderung ist, aber leicht genug, dass man durchkommt, um das nächste Spiel zu kaufen. Genau. Genau, und was diese Callcenter-Geschichte angeht mit den Jugendlichen, das war Kapitel 12 aus dem Standardwerk Langfristige Kundenbindung ist keine Hexerei. Das sollten sich manche Firmen von heute irgendwie auch nochmal groß auf die Fahne schreiben. Die Frage für mich ist, gibt es heute noch sowas in die Richtung? Nein, das wurde mit dem Internet, also das haben sie in der Doku auch gesagt, das Internet hat das im Prinzip hinfällig gemacht. Es sind aber tatsächlich Spielezeitungen auch rausgekommen, in denen dann, also diese Spieleberater gab es, bevor es die Nintendo-Zeitung gab, wenn ich das richtig verstanden habe. Und in dieser Nintendo-Zeitung wurden ja dann auch schon für einzelne Spiele Tipps abgegeben. Wir kennen das noch aus C64-Zeitungen oder Amiga-Zeitungen, ne, wo dann immer so ein Kapitel war, Cheats. Und dann hat man sich immer gefreut, wenn man dieses Spiel in der gecrackten Version zu Hause hatte, um den Spieletipp danach zu kommen. Ja. Na gut, ist heute gibt's wieder illegal. Communities und alles sowas. Und auch Cheats, klar, kannst du auch bei Google entsprechend eingeben, ja. Ich merke gerade, wir haben einen Untertitel für die Folge, der lautet Crime. Das ist ja schon das zweite Mal, dass wir hier illegal CSI besprochen haben. Ja. Okay, Applaus. Gut. Also, wie gesagt, Netflix-Serie High School, sehr zu empfehlen. Es gibt eine Staffel aktuell, ne? Wie viele Folgen? Ja, wie viele Folgen? Weißt du das? Kann ich dir sagen. Waren nicht so viele, sechs oder so. Oder sowas mit je 50 Minuten. Immer ein schönes Thema. Ja. Unter anderem einmal beleuchtet das schlechteste Spiel der Welt. Ja. Und weil ich weiß, also die meisten von euch wissen, welches Spiel es ist. Ja. Andere von euch haben vielleicht kein Netflix. Deswegen würde ich es trotzdem nochmal oder gerade deswegen nennen. Es ist vom Atari das Spiel E.T. Mhm. Wo findet man das Spiel aktuell? Auf dem, ich weiß es, ja. Verbuddelt in Arizona, irgendwo in der Wüste. Ah ja, genau, das wird ja vermisst, ne? Nee, das wurde bewusst da verbuddelt. Weil das einfach, die hatten so viele Konsolen da, also diese, wie heißen diese? Cartridges. Cartridges, dass sie die halt, nee, war das auf dem C64 Karten? Nee, das waren halt bestimmt Disketten. Ja, das stimmt, Cartridges waren viel zu teuer. Obwohl es mit den Cartridges und Disketten war auch von Land zu Land unterschiedlich. In Großbritannien wurden sehr viele Kassetten verkauft. Cartridges, glaube ich, waren eher in Italien und Frankreich und hier in Deutschland hauptsächlich die 5¼ Zoll Floppy Disks. Also jetzt werden die jungen Leute unter euch sagen, Kassetten, Computer? Was ist das denn? Was reden die denn? Ohne Scheiß. Die alten Leute. Ich konnte mir damals, als ich mit meinem ersten, danke Stefan, erstmal ein Applaus für die alten Herren hier. Nee, ich konnte mir damals kein Diskettenlaufwerk leisten für den C64 und hatte tatsächlich auch die sogenannte Datasette. Wie geil. Und da waren die Spiele auf einer Kassette gewesen und man hat sich dann den Timecode, wo ein Spiel anfing, aufgeschrieben und dann spulte man immer die Kassette bis dorthin. Und dann wurden die Daten über Magnetband an den Computer übertragen. Und das dauerte ewig. Ja. Das gibt's auch heute noch. Es gab eine Fernsehsendung, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie hieß, Computerclub oder Computerzeit. So. Und die haben übers Fernsehen, haben die Programmschnipsel, glaube ich, ich weiß es nicht ganz genau, ich weiß es nur vom Erzählen, Programmschnipsel ausgeblendet, die man dann aufnehmen konnte auf Kassette. Und dann hatte man das Programm für den Computer quasi übers Fernsehen oder was, übers Radio, ich weiß es nicht genau. Radio, so als ob man selber einen Fax am Telefon empfängt. Genau, also dann kam dann hier genau. Ihr seid ja völlig durchgeknallt. Geil, oder? Aber so war es damals. Zeiten. Ja. Dann, wenn wir schon bei der Geschichte sind, eine Frage, wer von euch weiß, welches das erste Mobil- oder Handyspiel war? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Snake, 1997, okay. Auf dem Nokia vorinstalliert. Und Snake hat quasi allen Handyspielen, die es jetzt gibt, den Weg geebnet. Die haben eigentlich gesagt, na, wir machen hier nur eine kleine Spielerei mal aufs Telefon, damit man so sich irgendwie noch nebenbei beschäftigen kann. Ist abgegangen wie eine Rakete. Mhm. Ja, und woher kommt Snake? 1970 von den Arcade-Automaten und es hat keine Sau interessiert. Und dann seit 97 ist es mit eins der bekanntesten Spiele geworden. Der Knaller, ja. Ja, da ist so ein kleiner Geschichtsunterricht für euch. Genau, kleiner Exkurs, aber die Serie können wir euch sehr empfehlen. Na. Ja, Marc, wir drücken dir natürlich die Daumen, dass du dein Problem lösen kannst mit deiner 3D-Brille. Ich würde dir gerne sagen, ich halte euch diesbezüglich auf dem Laufenden und vielleicht thematisieren wir das hier nochmal, aber ich glaube, das ist einfach zu trocken und ich erwarte da ehrlich gesagt momentan auch nicht mehr so viel. Ich kann mir vorstellen, dass sie momentan nicht gut besetzt sind wegen Corona etc. Und das kann sich noch ein paar Wochen hinziehen, die ganze Geschichte. Ich rechne damit, dass tatsächlich ein Hardware vorliegt und dass ich letzten Endes die Brille werde einschicken müssen und dann machen sie irgendwas dran und schicken sie mir wieder zurück oder ich kriege eine neue. Aber ich glaube, das lohnt sich nicht, darüber nochmal zu berichten. Hoffe ich zumindest. Drück mir mal die Daumen, dass da nicht irgendwas Primborius passiert. Wir werden sehen. Marc, hast du das für irgendein bestimmtes Spiel geholt, diese Brille? Oh, vielen Dank, dass du fragst. Mich interessiert das wirklich. Und zwar spiele ich damit das Spiel Elite Dangerous. Dabei handelt es sich um eine Weltraumsimulation. Also eigentlich ist es ein Spiel, okay. Also Simulation sage ich deswegen, weil sie dort nämlich die gesamte Milchstraße abbilden. Also so realitätsgetreu, wie es überhaupt möglich ist. Das heißt irgendwie, man sitzt auf der Erde und hat seine ganzen Radioteleskope und normalen Teleskope und man vermisst ja den ganzen Weltraum und alles, was da bekannt ist, ist dort fest eingebaut, fest einprogrammiert und darüber hinaus wird der Rest prozedural irgendwie, also vom Computer, sagen wir mal, on the fly errechnet. Mhm. Und das ganze Spiel spielt dann eben in 400 Milliarden Sonnensystemen. Der ganzen Milchstraße. Du sitzt dann quasi im Raumschiff und guckst aus dem Fenster oder wie muss man sich das vorstellen? Ganz genau, du sitzt im Raumschiff. Das muss doch mega geil sein, mit so einer 3D-Brille so dieses Weltall zu sehen. Das Weltall ist ehrlich gesagt nicht so spannend. Wesentlich spannender wird es, wenn du dann irgendwie auf dem Planeten landest oder über den Planeten rüberfliegst. Du kannst von dem Raumschiff auch in einen Buggy umsteigen, so ein Rover, und kannst mit dem über die Planetenoberfläche fahren. Und dann wird die Sache interessant, weil du dann natürlich Sachen hast in deiner Umgebung. Dort hast du erst den 3D-Effekt. Da kommt er wirklich erst zur Geltung. Wenn du einfach nur stumpf ins Weltall guckst, dann kannst du sehen, da gibt es einen 3D-Unterschied zwischen dem Head-Up-Display von deinem Raumschiff und den Sternen hinten, aber das ist nicht so spannend. Aber ich stellte mir so vor, wie in so einem Planetarium, du guckst halt, bewegst den Kopf und siehst so diese wirklich Rundumblick des Himmels oder des Weltraums halt. Kannst du noch mal kurz bitte sagen, wie das Spiel heißt? Elite Dangerous. Das ist der direkte Nachfolger des Ur-Elite von 1982 von David Braben und Ian Bell. Das war das erste Spiel, was nicht diesem typischen Arcade-Schema folgte, sodass man einen Automaten hatte, dort hat man eine Münze reingeworfen, dann hatte man drei Leben, hat ein paar Minuten gedaddelt, dann waren die Leben weg und dann das ganze Spielprinzip war eben immer fest vorgegeben. Und bei Elite war es eben das erste Spiel, damals für Homecomputer, wie gesagt, Anfang der 80er, wo man komplett selbst entscheiden konnte, was man machte. Es gab keine vorgefertigte Story. Du setzt dich einfach in dein Raumschiff und fliegst los von einer Station zur nächsten, kannst irgendwie Bergbauern Asteroiden betreiben, kannst irgendwie zum Piraten werden, du kannst irgendwie Piraten jagen und Also so Open World mäßig. Absolut. Absolut. Also ich glaube, das ist, man fragt sich ja immer, warum Leute so an Spielen hängen. Ne? Also wie gesagt, das Thema Gamification steuert einen da schon ganz doll hin. Aber bei dir merke ich gerade, ist es so dieselbe Motivation, die mich so in Spiele reinzieht. Dieser explorative Charakter. Ne? Unbedingt. Also die Möglichkeit zu haben, einfach auf Entdeckungstour zu gehen. Ne? Da muss ich nochmal dieses simpelste Spiel, also grafisch simpelste Spiel, was ich kenne, anbringen. Minecraft, was auch diesen Open-World-Charakter extrem implementiert hat, wo Welten halt bei, wenn man sich bewegt, erschaffen werden. Ne? Stefan hingegen ist ja, weiß ich ja auch, spielemäßig ganz anders unterwegs. Also wir haben in der Podcast-Folge 18 ja schon mal über das Thema Spiele gesprochen und haben da, glaube ich, die Computerspiele nur angerissen, weil wir sehr viel über Brettspiele gesprochen haben. Und da hat Stefan ja schon gesagt, dass er so Handyspiele gar nicht mag. Ne? Also das sind so diesen kleinen Zeitfresser, die wirklich vollgepumpt sind mit Black Hat Gamification. Aber wie gesagt, da können wir wahrscheinlich in diesem Podcast nicht weiter drauf eingehen. Stefan, wenn ich mich recht entsinne, steht auf Sportspiele und Simulationen. Absolut, absolut. Und Simulationen sind nämlich auch interessant, weil Simulationen geben uns die Möglichkeit, Erfahrungen in Bereichen zu sammeln, in denen wir gar nicht im Realen unterwegs sein können. Also das ist dann so dieser, der Trieb, Erfahrungen zu sammeln, Dinge aufzubauen. Ne? Ganz genau, ja. Obwohl hier Bussimulator, wenn man sich da frei bewegen kann. Ja, Simulationen sind ja auch immer realistischer. Das ist ja das Geil. Ich glaube, man da kann das manchmal. Ein gutes Beispiel, der Microsoft Flugsimulator. Der ganz neue. Eine ganz große Nummer. Ne? Mhm. Ich möchte aber mal die aus Folge 18 aufgreifen. Wir hatten damals gesprochen über Lotus. Da hattest du gesagt, dass das der Simulator überhaupt ist. Der ist noch in der Entwicklung. Und das soll halt, also die Buchstaben stehen halt für die einzelnen Bereiche. Also Luftfahrt, Omnibus, was hatten wir noch? U-Bahn, S-Bahn, sowas alles. Soll damit alles möglich sein und soll die Simulationswelt voll revolutionieren. Was ist das Besondere daran? Ich glaube, die Anbindung an Realweltdinge, ne? Also man, ich finde es schon cool selber, also ich habe mir mal angeguckt, wie weit die in der Entwicklung sind. Kleiner Nerd-Tipp am Rand, die haben auf ihrer Seite den Fortschritt in der Form dokumentiert, dass sie eine Liste aller Features haben und sie markieren die Features farbig, ne? Also weiß ist, haben sie noch gar nicht angefangen, grün ist schon fertig, gelb ist in Bearbeitung. Also haben sie mega cool gemacht, dass man da einen guten Blick auf den Stand der Dinge hat. Unser Gespräch liegt jetzt, ich weiß gar nicht, Folge 18 von wann die war, aber es zieht sich. Es zieht sich. Das, genau, also es ist natürlich ein sehr sportliches Projekt und Marc, um deine Frage zu beantworten, am Ende soll es so sein, dass man das auch quasi online multiplayer-technisch spielen kann und quasi echte Verkehrsbetriebe abbilden kann. Also du hast original Fahrpläne, du hast eine Leitstelle und musst den Anweisungen dort folgen und spielst das nicht gegen den Computer, sondern mit echten Leuten. Und das ist das Besondere daran. Ich suche mir einfach 10 Mitstreiter und dann die sind gründen wir die BVG da. Nummer 2 quasi, und tun so, als ob wir selber irgendwie mit S-Bahn, Tram und Bus fahren. Du hast deinen Fahrplan, du hast deine Linie, es gibt Störungen, dann musst du den Anweisungen natürlich folgen. Und es gibt jetzt schon bei YouTube natürlich schöne Videos, wo schon das, was geht, beschrieben ist, wo man es sehen kann. Und das sieht schon sehr realistisch aus auf jeden Fall. Dann schick doch mal irgendwie einen Link rum. Also auch das da für euch, YouTube ist da natürlich immer ein gutes Informationsmedium, weil man da in Bewegtbild relativ schnell sieht. Da kann man schnell mit den Augen auffassen, muss nicht so viel lesen. Genau, es gibt verschiedene YouTube-Kanäle, die extra dafür gemacht sind, die wirklich Spiele quasi streamen, wie sie sich spielen, ne? Die Simulatoren, ja. Ich möchte dann noch eine Information nachreichen, wenn wir schon mal dabei sind. Ich hatte ja damals darauf auf Flugsimulationen hingewiesen, in denen ich unterwegs war, oder besser gesagt Luftverkehrssimulationen, also auch inklusive ATC, also Air Traffic Control, sprich Tower, Radarstation und Bodenpersonal. Die beiden Simulationsräume, die es da gibt, von denen ich damals sprach, die heißen IVAO mit V. Und das andere ist Vatissen. Ne? Mhm. Und das Interessante, und das wird bei Lotus auch so sein, die nutzen halt auch Echtweltdinge und die nutzen sogar Echtweltwetterdaten. Also du hast halt wirklich, die zapfen quasi die Realität an. Und das finde ich eine ganz interessante Entwicklung, in der Simulation, also Simulation mit Realität verschmelzen zu lassen. Ja. Und eine Sache finde ich ganz interessant, als du gerade beschriebst, dass man da so die Prozesse des öffentlichen Verkehrs nachstellt. Was sehr seltsam ist, ist, dass Leute, die das beruflich machen, wahrscheinlich mit einer ganz anderen Motivation an ihren Job gehen. Die stehen wahrscheinlich morgens auf, sehen eine Störung und denken sich, verdammt, jetzt und rudern und sind vielleicht genervt davon. Und Leute, die es nicht beruflich machen, die haben privat, weiß ich nicht, die suchen ja regelrecht danach. Für weil das dann Besondere erst, ist, die Ausnahme. Für die geht dann erst die Spannung los, ne? Ja, ja. Und das ist, glaube ich, auch ein interessanter Fakt, der von vielen Unternehmen beäugt wird und beleuchtet wird, warum das so ist, ne? Klar. Und das ist dann der Punkt, an dem Themen wie Gamification plötzlich in Unternehmen eingeführt werden. Mhm. Und da gibt es auch super interessante Ansätze. Also ich möchte an der Stelle auch mal unbedingt einen Buchtipp loswerden. Also wenn ihr euch dafür interessiert, es ist ein dicker Wälzer. Und das ist aber ein hochinteressantes Thema, hat sehr viel mit Motivation zu tun. Mhm. Und zwar müsst ihr mal gucken, Octalysis heißt es. Das Buch, den kompletten Titel habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Wird das jetzt verlost? Nee, das, wenn ich es durchgelesen habe, werde ich es wahrscheinlich trotzdem behalten, weil es ein mega Nachschlagewerk. Ich dachte, du packst es in eine Bücherzelle dann. Hast du es zufälligerweise gerade da, dass du mal zeigen kannst, wie fett nicht das Ding ist? Also es hat, glaube ich, 400 Seiten. Oh, das geht. Das geht. Octalysis. Ich weiß nicht, ob es das in Deutsch gibt. Und das Buch heißt Octalysis. Ah, nee, das ist das Framework. Ich weiß, also, wenn man nach Octalysis, wir verlinken sowieso, oder wir schreiben es in die Shownotes, da seht ihr, wie es geschrieben wird. Genau. Wenn man danach sucht, findet man da relativ schnell das Buch. Und aber wie gesagt, das Thema Gamification, das ist natürlich auch nochmal eine andere Hausnummer und möglicherweise finden wir da nochmal einen Punkt im Podcast, wo wir darüber berichten können. Jetzt haben wir, glaube ich, fürchte ich, hätte ich fast gedacht, dass wir ein technisches Problem haben. René war gerade verschwunden, aber da ist er wieder. Ich hoffe, du hast genug Strom, René. Nee, also für mich ist der Effekt jetzt ganz lustig gewesen, weil ich habe hier tatsächlich einen Delay gehabt. Ja. Ihr blieb beide stehen und die Software, die wir hier zum Abgleich nutzen, löst das Problem dann wie folgt. Die lässt euch einfach schneller sprechen. Das genau. Heißt, ich habe ohne Scheiß jedes Wort verstanden, was ihr gesagt habt, nur in einem Tempo, wie ich dich sonst nicht reden höre. Ja, ja, aber Lieutenant Commander Data kann das ja verarbeiten. Genau. Ja. Gut, ein wichtiger Punkt abschließend. Das Thema nicht weiter einsteigen. Genau, ein Berlin-Bezug natürlich noch zu dem Thema. Wenn wir schon über Computerspiele reden, können wir natürlich ganz klar das Computerspiele-Museum in Berlin empfehlen. In der Karl-Marx-Allee und da die Webadresse gibt es in den Shownotes. Lohnt sich auf jeden Fall. René war schon mal da, habe ich gehört. Ja, und ich wollte gerade sagen. Noch mal hin. Ganz, ne, ich war auch noch, ich war noch gar nicht da. Und entweder gehe ich mit einem von euch oder einer der Zuhörer meldet sich mal und geht mit mir dahin. Jemand, der sich dafür interessiert. Also ja. Das steht ganz oben auf meiner Liste. Hallo, liebes Podcast-Team. Ich habe ein Video ins Netz gestellt. Ich würde gern mit Marc ins Computerspielmuseum gehen. Ja, zum Beispiel. Ja. Ich habe ein Video ins Netz gestellt, wo man einen kleinen Einblick bekommt, was da zu sehen gibt im Computerspielmuseum. Kann man mal reingucken. Leider ist es durch Corona dann ja auch ein bisschen eingeschränkt nur noch nutzbar. Ich weiß gar nicht, ob man die ganzen Gerätschaften da anfassen kann, weil es ist wirklich so, du kannst am C64 spielen, am Atari, Pac-Man-Automaten. Ich habe auf der Webseite geschaut, also man kann wohl alles machen, es wird alles desinfiziert regelmäßig, nur man muss sich online die Karte für einen Zeitschlitz kaufen, sozusagen. Und man Timeslot. Hat zwei Stunden Zeit. Zeitschlitz klingt nicht gut. Oh, zwei Stunden ist ganz schön wenig. Also, weil es meine Lieblingsstelle ist da, also abgesehen von der historischen Entwicklung, die man da sehr gut nachvollziehen kann, ist dort so eine Art Spielcasino oder so eine Art Spielhalle nachgestellt, nur viel, viel kleiner. Und dann kannst du da drin wirklich an verschiedenen Automaten, also geile Stimmung da drin, gerade wenn es voll ist, du kommst dir vor, als wärst du in so einer alten Spielhalle und kannst halt kostenlos dann an den Automaten diese alten Arcade-Games spielen. Ich war damals noch richtig in diesen Arcade-Spielhallen und ich sag euch, zwei Stunden reichen da nicht aus. Ja. Alleine nur, wenn da wirklich ein paar Spiele sind, auf die du irgendwie stehst, dann reicht das nicht, irgendwie durch das ganze Computerspielemuseum zu kommen. Zwei Stunden würden gerade mal ausreichen, um durch diesen Arcade-Raum da irgendwie zu kommen. Dann geht man halt, der Arcade-Raum ist sehr klein, da stehen drei Automaten oder vier Automaten nur drin. Aber es ist ja auch logisch, warum die das machen mit zwei Stunden, weil es sollen ja viele Besucher kommen. Ja. Das ist aber mir egal. Man kann da auch zweimal hingehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war halt sehr lange da. Ich war auch ein zweites Mal da. Ich würde aber auch nochmal ein drittes Mal hingehen. Die haben das wirklich mit sehr viel Liebe alles gestaltet. Sie haben Kinderzimmer eingerichtet, um diese Technik dann in Szene zu setzen. Du kannst also in einen Raum reingehen, setzt dich auf den Sitzsack vor einem Schreibtisch, hast den C64 da, im Regal steht Spielzeug. Also wirklich cool. Ich habe mich sehr, sehr in meine Kindheit zurückversetzt. Versetzt gefühlt und dann kannst du einfach da sitzen und viel früher daddeln. Ja. So geil. Genau. Ich muss das also machen. Mach das unbedingt. Mach es das lohnt sich, genau. Ich würde auch gerne mal da hingehen. Vielleicht schaffen wir es ja, Marc. Ja, schaffen wir. Die Frage nehmen wir René trotzdem mit, auch wenn er schon da ist. Ah, wollen wir mal nicht so sein, René. Ja, genau. Komm einfach mit. Und noch kurze Frage, René und Marc. René weiß es bestimmt. Du hast gerade Stichwort Pac-Man erzählt oder gesagt. Wer? Der René war es, glaube ich. Hab's gesagt. Ah ja, okay. Wenn René aufgepasst hat, weiß er auch, wie das entstanden ist. Pac-Man, wie das entstanden ist? Ja. Also ich kann es mir nicht mehr in die Erinnerung rufen. Das aber war doch der aus der Idee, der hat doch Pizza gegessen, hat ein Stück rausgenommen und dann war Pac-Man. Ja, ich glaube, diese Serie Highscore, das ist auch eine, die man sich dreimal angucken muss. Ja. Das sind zu viele Fakten, ne? Ist wirklich so, ne? Ja. Und es ist halt, sehr viel ist auch auf Zufall entstanden. Also das ist wirklich interessant zu sehen, gerade wenn man selber in der IT-Branche unterwegs ist, wo man sich immer denkt, das ist alles super durchgeplant. Und läuft immer alles reibungslos ab. Okay. Da sieht man dann, das war auch vor 20, 30, 40 Jahren noch nicht so. Hm. Ja, und da sind gute Sachen bei rausgekommen. Auf jeden Fall. Ja, also Spiele, immer ein Thema. Es gäbe noch so viel zu erzählen. Über Grafik, über Hardware, über Software, wie sich die Spiele selber so entwickelt haben, über Computerspiele, Musik, aber die Zeit rennt uns davon. Die Zeit, genau. Ich war schon kurz davor, das Witzbattle zu streichen, aber das kann ich nicht übers Herz bringen. Also nach all den Fakten und nach dem Entertainment in Sachen Spiele, glaube ich, wird es jetzt Zeit fürs Witzbattle, oder? Aber zuvor gibt es nochmal einen kräftigen Applaus. Na, prima. Vielen Dank, vielen Dank. Ja. Witze, genau. Nach dem Ernst der Lage jetzt zu der heiteren Stimmung. Unser Witzbattle, ihr seid vorbereitet. Drei Witze, würde ich sagen. Du kennst ja Marc. Drei. Du, das nehmen wir einfach raus. Alles Marc, klar. Zähl mal bis drei und dann weiß der. Ja? Marc fängt gerne an und ich würde sagen, unser Jubiläums-Witzbattle in Folge 40 startet jetzt. Treffen sich zwei Würstchen, sagt das eine Hi, das andere I, entsprechendes Würstchen. Okay. Danke, Fips. Ich habe einen, und zwar Tochter und Mutter unterhalten sich, sagt die Tochter, du Mami, ich habe einen neuen Freund. Und sagt die Mutter, ach Schatz, das ist ja toll, ist er in deiner Klasse? Nee, es ist Harald, der Postmann. Oh Gott, der könnte dein Vater sein. Ich weiß, er ist ein bisschen alt, aber wir lieben uns. Ich glaube, du verstehst mich nicht, sagt die Mutter. Er könnte dein Vater sein. Oh, sehr gut, sehr gut. Herr Ober, das Steak riecht nach Schnaps. Da tritt der Ober drei Schritte zurück und fragt, immer noch? Der gefällt mir. Der ist gut. Applaus. Ja, danke, danke. 1-0 für Stefan. Was ist ein Keks unter einem Baum? Na, das ist doch ein schattiges Plätzchen. Oh, also der war ja richtig flach. Der war vor allem nicht überraschend. Nicht? Der läuft auf Facebook schon seit 2 Jahren hoch und runter. Aber hier, pass auf, ich habe auch einen, ich habe vor Jahren mal einen Bumerang weggeworfen, jetzt lebe ich in ständiger Angst. Ja, den kriegst du zurück. Gut. Eine Dame liegt im Krankenhaus und bekommt Besuch von ihrer Arbeitskollegin. Ängstlich fragt die Kranke, geht im Büro auch alles in Ordnung, wenn ich nicht da bin? Aber selbstverständlich, mach dir keine Sorgen. Erika kocht den Kaffee, Hanne strickt dein Pullover weiter, Kathi löst die Kreuzworträtsel und ich schlafe mit dem Chef. Ja. Okay, der letzte hat euch nicht so gut gefallen. Dann werden wir jetzt die Marschrichtung mal ändern. Da geht doch meine Nachbarin zum Chirurgen und sagt, Herr Doktor, können Sie mich verschönern? Tut mir leid, Enthauptungen nehmen wir nicht vor. Gut. Gut, dann mein letzter. Der Mann kommt von der Arbeit nach Hause, die Frau guckt ihn so ein bisschen niedergeschlagen an und sagt, du Schatz, ich hab unser Auto zu Schrott gefahren, aber ich habe einen Kuchen gebacken. Da sagt er, du hast was? Und sie, einen Kuchen gebacken. Ja, nee, ist klar. Sehr schön. Treffen sich zwei Blondinen, meint die eine, ich habe gestern einen Schwangerschaftstest gemacht, fragt die andere, und waren die Fragen schwer? Oh Gott. Jetzt sind wir ja eigentlich. Eigentlich sind wir ja durch. War schön. Eingestellt. Aber gut, ich darf noch einen. Na komm, ja, Marc, los. Da kommt ein Mann in die Werkstatt. Hallo, ich hätte gern zwei neue Scheibenwischer für meinen Dacia. Der Mechaniker guckt und sagt, oh, okay, fairer Tausch. Ich glaube, den haben wir gebracht. Okay, okay. Warte, ich habe einen, nur um schnell vergessen zu machen, dass du was Altes aufgewärmt hast. Zur Abwechslung jetzt mal was Neues von mir. Auf dem Dorfmarktplatz sagt die Kundin zum Verkäufer, entschuldigen Sie bitte, sind die Tomaten gentechnisch verändert? Da sagt der Verkäufer, warum möchten Sie das wissen? Da meldet sich die Tomate, ja, warum möchten Sie das wissen? Ja, Marc, der braucht ein bisschen, ne? Er hat bei dir ja, ein bisschen. Ja. Ich habe mir so nach innen gelacht, aber der war nicht genau, schlecht. Genau, Marc hat okay, sich ein bisschen nach innen gefreut. Und zum Abschluss, was sagt ein Bachelor-Absolvent ohne Arbeit zu einem Bachelor-Absolvent mit Arbeit? Eine Currywurst, bitte. Ja. Ich weiß doch, was jetzt, ihr gerne jetzt kriegen wir wieder Feedback bestimmt. Ja, hoffentlich. Ja. Ich liebe Feedback. Ich kann zwar nicht sagen, aber ich kriege es gerne. Also wie gesagt, Feedback, immer her damit. Wir freuen uns über jedes lobende oder auch kritische Wort. Kein Problem. Aber bitte kein tadelndes. Nein. Gut, ja, dann würde ich sagen, haben wir doch schon wieder eine pickepacke vollgepackte Sendung hinter uns gebracht. Die 40. Sendung, Leute. Nochmal herzlichen Glückwunsch an uns drei. Und wir hoffen natürlich, dass es noch viele weitere Folgen gibt. So, ja. René macht komische Gesten, aber genau. Die Frau ruft, so ist das im Homeoffice. Genau, dann würde ich sagen, wir freuen uns auf die 41. Folge in 2 Wochen. Bleibt gesund, kommt gut durch den Sommer. Vielen Dank wieder an Marc, dass du dabei warst. Sehr gern. Und danke natürlich auch an René. Jetzt kannst du dich schlafen legen. Zum deinen Beispiel. Anderen Verpflichtungen widmen. Ja, weil ich brauche mich ja nicht schlafen legen, ich bin ja schon wach, wie wir festgestellt haben. Ne? Ja, du wirst dann die ganze Nacht wach liegen, weil du gepennt hast am Nachmittag. Du so wahrscheinlich aus. Wieder die Wohnung nochmal streichen oder so. Den Podcast schneiden, genau. Ja, habe ich mal was zu tun. Die Dielen abziehen. Ne, ja. Ne? Gut, bevor das ausartet, euch eine schöne Zeit. Bis in 2 Wochen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Wir dürfen nicht länger als 2 Stunden 16 machen. Ach so? Für die Ausgabe 40. Na, ich kann noch 219 Stunden. Gut, dann bin ich das schwächste Glied bei dieser Aufzeichnung. Länger als 2 Stunden wird es halt nicht. René hat das schwächste Glied. Und ich würde sagen, wir können dann loslegen, oder? Yo, Rocket, go ahead, Punk. Alles klar, auf eine schöne Sendung. Ernsthaft? Was? Ja, na klar. Lachst du, na, gibt's da wohl nicht. Gut, starten wir. Bitte. Okay, apropos nach der Sendung. Kurze Pause, kurz Wasser abschlagen und dann geht's weiter. Dann beeil dich. Na klar, wie immer. Ganz ehrlich, Marc ist der Einzige, der wie unsere Zuschauer denkt, dass da wirklich eine Pause ist. Ja, richtig. Naja, das ist, Marc ist auch der Älteste von uns, der hält es dann natürlich nicht so lange aus. Also jetzt kann man mal ein Geheimnis verraten. Bevor Marc mit in der Aufzeichnung war, war die Pause immer so, dass Stefan da hatten wir gar keine. In der Aufzeichnung gucken musste, an welcher Stelle wir von der Pause reden, damit er da eine Pause reinbauen kann. Ganz genau. Da war die Pause Kunst. Ja, also es war einfach nur ein stilistisches Mittel. Ja, aber wir sind ja nicht so. Wir sind ja nicht. Nee. Nach einer halben Stunde muss man auch mal kurz irgendwie die Stimmbänder dehnen. Naja, ich verstehe auch nicht, warum er vor der Sendung was trinkt. Dann ist doch klar, dass er auf Toilette muss. Ich sag ja, Ginger Ale, das ist das beste Getränk. Warum? Trink Ginger Ale, dann musst du nicht auf Toilette. Echt? Ja. Nimmt man das trocken zu sich? Nee, aber es ist anscheinend ein Getränk, was sehr verträglich ist. Ja. Kannst du Marc fragen. Auf seiner Feier habe ich den ganzen Abend Ginger Ale getrunken. Hm. Und war nicht einmal ums Eck. Ist denn Ginger Ale ist ja nicht alkoholisch, obwohl es ja eigentlich Ingwerbier sein müsste, ne? Ja. Also Ginger, Ingwer und Ale ist ein Bier. Genau. Also es ist ein Ingwerbier. Ja. Siehst du, Ingwer ist sogar noch gesund. Absolut, vielleicht deswegen. Der Körper saugt alles dann raus. Da ist er wieder, der Mark. So ist es. So, immer schwer mit euch hier fertig zu werden. Ja, kannst du bitte noch mal ein paar Geräusche üben? Ich brauche die nicht üben. Was war das? Eine Bierflasche. Das Geräusch einer sich öffnenden Bierflasche. Ja, sehr gut. Mach mal eine Münze, die nach unten fällt. Mach mal ein schlaut Gesicht. So? Ja, nee, fällt dir genauso schwer wie mir das mit der Münze. So, meine Lieben, ich muss den Raum freigeben. Das werde ich jetzt erstmal machen, aber ich bin noch eine Minute da. Also, toll. Den Raum freigeben, was soll das denn heißen? Hat der den gemietet? Bist du gar nicht zu Hause? Hast du einen Coworking Space, dass du den freigeben musst? Wieso, brauchst du einen? Nee. Ich muss jetzt mal die Aufnahme stoppen. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, ich auch. Stopp. Ja, wie? Das war's schon? Ach, irgendwas ist doch immer. Der Podcast mit René und Stefan.